Rätsel Rom im Mittelalter. Einleitung: Der Humanismus als Kulisse der Fälschungsaktion. Das vorliegende Heft bietet eine Fortsetzung meiner früheren Arbeiten über die spätmittelalterliche universale Fälschungsaktion. Erstens die Fälschung der deutschen Geschichte, zweitens neue Beweise für die Fälschung der deutschen Geschichte, drittens die historischen Welträtsel. Alle drei Werke erschienen im Adolf Klein Verlag, Leipzig. Meine Beweisführung, die auf unbedingt sicherem Fundament, nämlich auf der absoluten Methode, fußt, hat nicht verfehlt, viele Leser meiner Schriften von der Tatsache, dass eine gewaltige Geschichtsfälschungsaktion am Ende des Mittelalters stattgefunden hat, zu überzeugen. Die vielen historischen Welträtsel im mittelalterlichen Überlieferungszeitraum finden nur eine Lösung, eben die Tatsache der Fälschungsaktion. Die Geschichte aller mittelalterlichen Jahrhunderte wurde systematisch und von Grund auf durch Rom umgefälscht. An diesem Endergebnis meiner Untersuchungen zweifeln viele Leser nun nicht mehr. Aber eine sehr wichtige und brennende Frage steht bis jetzt noch unbeantwortet vor meinen Lesern. Es ist die Frage nach dem Anlass jener römischen Aktion. Ein so ungeheures Fälschungsunternehmen muss doch eine zwingende Ursache gehabt haben. Gründe schwerwiegender Art müssen vorgelegen haben, als sich Rom durch Durchführung jenes überaus kostspieligen und schwierigen Unternehmens entschloss. Für jene gewaltige Aktion muss eine gewaltige Ursache als auslösendes Moment wirkend gewesen sein. Aber was war die Ursache? Besteht überhaupt die Möglichkeit, die Beweggründe für jene Aktion zu ermitteln? Darf man vielleicht vermuten, die gesuchten Beweggründe an den Spuren zu entdecken, welche die Tätigkeit der Fälscher in der neu fabrizierten Überlieferung trotz aller Vorsicht hinterlassen hat? Zur Beantwortung aller dieser Fragen wurden vom Verfasser Untersuchungen angestellt, deren Ergebnisse in diesem Hefte vorgelegt werden. Nicht nur die Ursache der Aktion liegt unter einem dichten Schleier verborgen, auch die Aktion selbst spielte sich im Schatten einer sehr geschickt aufgebauten Kulisse ab. Die universale Geschichtsfälschungsaktion geht in der Gestalt der Geistesbewegung einher, die wir mit dem Namen Humanismus, Renaissance, belegen. Beide Bewegungen, Fälschungsaktion und Humanismus, sind eins. Mit dieser Formulierung habe ich in meinem Buch »Die Fälschung der deutschen Geschichte« aus den dort angeführten Gründen den Zeitpunkt der Aktion an die Schwelle der Neuzeit gelegt und gleichzeitig die sogenannte humanistische Bewegung als die nach außen hin in Erscheinung tretende harmlose Kulisse des Fälschungsdramas gekennzeichnet. In dem langen Zuge der Humanistengeneration des 15. Jahrhunderts ziehen die verkappten Akteure des Dramas, die Leiter, Organisatoren und Handlanger, die Wissenden und die ahnungslosen Helfershelfer an unseren Augen vorbei. Der Humanismus ist nicht, wie es den Anschein hat, eine beschauliche Angelegenheit innerhalb der spätmittelalterlichen Studierstuben. Nicht bloß eine gelehrte Sache weit abgewandter Bücher- und Wissenschaftsliebhaber. Der Humanismus ist vielmehr seiner Entstehung und seiner Aufgabe nach eine eminent kirchen- und profanpolitische Bewegung. Der Humanismus stellt den Versuch dar, ein weltpolitisches System, nämlich die römische Hierarchie, auf dem Untergrunde von Papier und Tinte zu errichten. Er stellt den Versuch dar, einen geistigen Organismus, nämlich die Kirche, statt mit lebendigem Herzblut mit Tinte zu speisen und am Leben zu erhalten. Und dieser wahnwitzige Versuch ist geglückt. Aber wie kann es möglich sein, dass Papier und Tinte den haltbaren Untergrund und das ideelle Kraftwerk einer geistigen Weltmacht abgeben? Das Ungeheuerliche wird dann und dadurch möglich, dass Pergament und Tinte in der Form von Geschichte dargeboten werden. Geschichte und Überlieferung als geheiligte Tradition sind der Wunderquell, aus dem die Romkirche ihren Lebenssaft schöpft. Aber die Geschichte muss auch die Eigenschaft der Tradition haben. Und diese Tradition muss ganz bestimmte Tendenzen verkünden, sonst kann man Geschichte und Tradition nicht gebrauchen. Man kann und konnte einstmals nur eine Geschichte brauchen, die etwas bewies, die ganz bestimmte Tatsachen, Lehren und Anschauungen bewies. Eine Geschichte, eine Vergangenheit, die das Geforderte nicht bewies, die vielleicht Gegenteiliges und Unerwünschtes bewies, konnten die Fälschergenossen nicht brauchen. Zeigte sich nun die Vergangenheit leider Gottes neutral oder sogar widerspenstig, so musste sie in Korrektur genommen werden. Sie musste so bearbeitet und zurechtgestutzt werden, dass sie wirklich bewies, was nun einmal durch ihre Hilfe bewiesen werden sollte. Rom brauchte die Geschichte für seine Theologie. Und da sich die wirkliche Geschichte des Mittelalters als für die angestrebten Zwecke durchaus untauglich erwies, so wurde sie kurzerhand ausgelöscht und durch eine Überlieferung ersetzt, die den gestellten Forderungen gehorsamst nachkam. Die Geschichte wurde die Magd der Theologie. Ja, sie verwandelte sich direkt in Theologie. Man kann den Tatbestand auch mit umgekehrter Formel kennzeichnen. Theologie ist Geschichte. Mit dieser Formel haben wir nun bereits auf die versteckte Ursache der geschichtlichen Fälschungsaktion hingedeutet. Wir gewahren in weiter Ferne Anzeichen dafür, dass die Ursache gleichsam im Wesen und Kern der römischen Kirche weiterschlummert. Wie das zu verstehen ist, werden die Ausführungen dieses Heftes klarlegen.